So, for me, I just leave it. Also lasse ich es einfach. Whatever fire you want, you can have. Du kannst jedes Feuer haben, das du willst. As long as your heart believes. Solange dein Herz es glaubt. Bible doesn't speak against. Die Bibel spricht nicht dagegen. So let's talk a little bit about water baptism. Sprechen wir ein bisschen über die Wassertaufe. Because, you know, it's very important that we understand what it really means. Denn es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was sie wirklich bedeutet. Noch einmal, ich führe dich nicht in die Tiefe der theologischen Lehre. Ich will nur dein Denken anregen. Und vielleicht auch einige Leute zum Nachdenken herausfordern. Ich fange mit einer Geschichte an. Ich glaube nicht, dass Daniel diese Geschichte kennt. Eine coole Geschichte. Ich mag sie. Und ich ziehe keine Schlüsse daraus. Ich hörte diese Geschichte von einem Mann, den ich recht gut kannte. Er war lange Zeit mit Jesus unterwegs. Ein toller Typ. Ich muss sagen, I would consider him one of the top 10 men of God I've ever met in my life. Ich würde ihn zu den 10 besten Männern Gottes zählen, die ich in meinem Leben getroffen habe. He was incredible. Er war unbeschreiblich. And this is what he said one time. Einmal sagte er Folgendes. He said, I have two great ambitions in life. Ich habe zwei große Ziele im Leben. Ich erwähne seinen Namen nicht. His wife have been with Jesus for long time. Er und seine Frau sind schon lange bei Jesus. Ich habe zwei große Ambitionen in meinem Leben. Erstens, ich möchte Millionär werden. Eine Million Seelen für Jesus gewinnen. Das tat er auch. Er hat tatsächlich mehrere Millionen Menschen für Jesus gewonnen. Ich war sehr beeindruckt, als er das sagte. Ich war damals jung, vielleicht 22, 24 Jahre alt. Ich dachte, welch eine Ambition, das will ich auch. Dann fragte ich mich, ob seine zweite Ambition auch so tiefgreifend ist wie die erste. Er sagte, meine zweite Ambition ist, mit meiner Frau in jeder Nation der Welt zu schlafen. Zu der Zeit, als er das sagte, gab es 230 Nationen auf der Welt. Ich sagte zu Debbie, Süße, das wäre doch ein großes Ziel, oder? Von der Erfüllung des zweiten Ziels bin ich noch weit entfernt. Ich war erst in etwa 70 Ländern der Welt. Dieser Mann erlebte das Übernatürliche auf eine verrückte Art und Weise. And he was a very, very serious man. Er war ein sehr ernsthafter Mann. And, he was a missionary to Africa. Er war ein Missionar in Afrika. And this is the story that he said. Diese Geschichte erzählte er. Er kam in dieses, ich habe vergessen, welches Land es war. Er kam in dieses Land, in dem er auf einen Mann stieß, der überall dort, wo er hinkam, das Evangelium predigte und eine Menge Leute wurden gerettet. Und dieser Mann, nachdem er Menschen zu Jesus geführt hatte, erklärte ihnen, dass sie sich taufen lassen müssen. Er nahm eine Kokosnuss, schlug sie auf, schüttete ihnen Wasser über den Kopf. Während er das tat, sagte er, ich taufe euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und im Namen Jesu. Als er das tat, begannen die Menschen in Zungen zu sprechen. Dann kam dieser andere Missionar aus einem westlichen Land. And he said, this is all wrong. Er sagte, das ist alles falsch. You have to take them to a river. Ihr müsst sie zu einem Fluss führen. You have to put them down in the water. Ihr müsst sie unter das Wasser tauchen. And they did. Das taten sie auch. Nobody spoke in tongues anymore. Niemand redete mehr in Zungen. Now listen. Hör zu. Das ist die Geschichte, die mir der Mann erzählte. Was erzähle ich dir? Sage ich dir, dass die richtige Art, Menschen zu taufen, darin besteht, ihnen Kokoswasser über den Kopf zu gießen? Nein. that we should not do. Ich will damit sagen, dass wir so oft versuchen, Gott in eine Schublade zu stecken. Das sollten wir nicht tun. Wenn ein Mann in Afrika, der die Bibel nicht versteht, vielleicht war er sogar ein Analphabet, wer weiß. Aber der Mann diente Gott aufrichtig und offensichtlich stand Gott dazu. Ich erzähle dir diese Geschichte nur, damit du Gott nicht einschränkst und in eine Schublade steckst. Question regarding baptism. Worum geht es bei der Taufe? You know, the people always ask, I was baptized as a baby, is that enough? Leute fragen, ich wurde als Baby getauft, genügt das? Now, first of all, the original Greek language of baptism, it means to immerse. Zunächst einmal bedeutet das griechische Wort für taufen im Original untertauchen. So, yes, I do believe that baptism should be by immersion. Ja, ich glaube, dass die Taufe durch Untertauchen erfolgen sollte. But listen, this would not be something I would fight over and lose my unity with other brothers and sisters. Hör zu, das ist nichts, worüber ich streiten und meine Einheit mit anderen Geschwistern verlieren würde. Even though I believe this. Obwohl ich das glaube. But I think that if we make this the point of baptism, we miss the real point. Wenn wir das zum Kernpunkt der Taufe machen, verfehlen wir das eigentliche Ziel. So look at some keys regarding baptism in water. Schau dir einige Schlüssel zur Wassertaufe an. Jesus clearly said, he who believes and is baptized. Jesus sagte, derjenige, der glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. So that means first you have to believe and then you get baptized. Das heißt, zuerst muss man glauben, dann wird man getauft. This is why a child baptism makes no sense because a child cannot believe. Kindertaufe macht keinen Sinn, weil ein Kind nicht glauben kann. You know, and I remember this Catholic priest said this. Ich erinnere mich, dass ein katholischer Priester Folgendes sagte. Austria was like over, almost 100% Catholic when I was young. Denk daran, Österreich war fast zu 100% katholisch, als ich jung war. So we had a lot of discussion with Catholic priests. Wir hatten eine Menge Diskussionen mit katholischen Priestern. Ich auf jeden Fall. I was very polemic. Ich war sehr streitlustig. Almost as bad as Matthäus. Fast so schlimm wie Matthäus. I love to discuss, even as a teenager, you know, with Catholic priests, evangelical priests, pastors, clever people. Ich liebte es zu diskutieren, schon als Teenager, mit katholischen Priestern, klugen Leuten. What's the difference if you first put the coffee in the cup and then the sugar, or first the sugar and then the coffee? Was ist der Unterschied, ob du zuerst den Kaffee in die Tasse gießt, dann den Zucker, oder erst den Zucker und dann den Kaffee?